mir fällt Erbe, wenn ich zum Eigen durch dich erzwäng ich nicht Liebe, doch listig erzwäng ich mir Lust. Hörtet nur zu, ihr Nibelung nach eurem Spiel. Feuchtes Gezücht. Das Licht löscht sich euch aus, entreiße dem Riff das Gold, schmiede den rächenden Ring, denn höher ist die Flucht.